Phänomenales. Eine eigentliche Einsicht gewinnen. Wer aus Büchern gelernt hat, was er weiß, dazu aber das Feuer nicht kennengelernt haben würde, um die Natur der Dinge einmal selbst zu verstehen, was kann der schon wissen von diesem Dasein? Ihm werden doch schlichtweg die Kenntnisse einer Umwandlung des Gegebenen dazu fehlen.